Упражнение 24, страница 88. Макс kommt in den Porzellanladen. Was wünschen Sie bitte? Ich möchte ein Kaffeeservice. Für 6 oder 12 Personen? Für 6 Personen. Soll es aus Porzellan sein? Ja, bitte. Zeigen Sie mir jenes bunte Kaffeeservice. Bitte. Dieses Kaffeeservice ist preiswert. Es gefällt mir gut. Was kostet es? 80 Mark. Ich nehme es. Bitte zahlen Sie an der Kasse. Sie bekommen das Kaffeeservice an der Warenausgabe.